So war jede 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fand vom 16. bis zum 21. Mai in den Botschaften der TVK in Kambodscha, Myanmar, Bangladesch, Venezuela, Brasilien, Deutschland, Österreich, Uganda, Südafrika und Algerien, Festessen, Foto- und Bücherausstellungen der TVK und Filmvorführungen statt. Dazu waren eingeladen die Delegationen der Ministerien, der Regierungen, Parteien, Organisationen und Institutionen und die Persönlichkeiten in diesen Ländern. Die Mitarbeiter der Vertretungen der TVK in diesen Ländern nahmen daran teil. Die Teilnehmer bezeichneten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die sich um die Gründung, Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas unvergängliche Verdienste erworben hatten, Hochachtung.